Nein, meine Freundin, meine Schwester gibt das nicht zu. Gibt nimmer zu, dass mir ein anderer Vater aufgedrungen werde. Ein anderer Vater? Aufgedrungen dir? Wer kann das? Kann das auch nur wollen, Liebe? Wer? Meine gute, böse Daya kann das wollen, will das können. Ja, du kennst wohl diese gute, böse Daya nicht. Nun, Gott vergib es ihr, belohn es ihr. Sie hat mir so viel Gutes, so viel Böses erwiesen. Böses dir? So muss sie Gutes doch wahrlich wenig haben. Doch, recht viel, recht viel. Wer ist sie? Eine Christin, die in meiner Kindheit mich gepflegt, mich so gepflegt. Du glaubst nicht, die mir eine Mutter so wenig missen lassen. Gott vergelt es ihr. Die aber mich auch so geängstigt, mich so gequält. Und über was? Warum? Wie? Ach, die arme Frau, ich sag's dir ja, ist eine Christin, muss aus Liebe quälen, ist eine von den Schwärmerinnen, die den allgemeinen, einzig wahren Weg nach Gott zu wissen wähnen. Nun verstehe ich. Und sich gedrungen fühlen, einen jeden, der dieses Wegs verfehlt, darauf zu lenken. Kaum können sie auch anders. Denn ist's wahr, dass dieser Weg allein nur richtig führt, wie sollen sie gelassen ihre Freunde auf einem anderen wandeln sehen, der ins Verderben stürzt, ins ewige Verderben? Es müsste möglich sein, denselben Menschen zur selben Zeit zu lieben und zu hassen. Auch ist's das nicht, was endlich laute Klagen mich über sie zu führen zwingt. Ihr Seufzen, ihr Warnen, ihr Gebet, ihr Drohen hätt ich gern noch länger ausgehalten, gern. Es brachte mich doch immer auf Gedanken, die gut und nützlich. Und wem schmeichelt's doch im Grunde nicht, sich gar so wert und teuer, von wem's auch sei, gehalten fühlen, dass er den Gedanken nicht ertragen kann, er müß einmal auf ewig uns entbehren. Sehr wahr.